This is hello and a wonderful good morning. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. So, let's look at verse 28. The Passion uses a very beautiful word here. Lass uns also Vers 28 betrachten. Die Passion verwendet hier sehr schöne Worte. He chose the lowly, the laughable in the world's eyes. Er erwählte die Geringen, die Lächerlichen in den Augen der Welt. Hello, I mean, laughable? Ridiculous? Ich meine, lachhaft? Lächerlich? Yes, in the eyes of this world. Ja, in den Augen dieser Welt. Remember, the Bible doesn't say he chose the lowly and the laughable. It doesn't say that. Vergiss nicht, die Bibel sagt nicht, er hat die Geringen und Lächerlichen erwählt. Das sagt sie nicht. It says the lowly and laughable in the eyes of this world. Sie sagt, die Geringen und Lächerlichen in den Augen dieser Welt. Because the whole context is that the wisdom of this world is completely opposite to the wisdom of God. Denn der ganze Kontext besagt, dass die Weisheit dieser Welt der Weisheit Gottes völlig entgegengesetzt ist. You know, I've met so many people. Ich habe so viele Menschen kennengelernt. And I've had so many friends. Und ich hatte so viele Freunde. Who get involved in serving Jesus. Die sich für Jesus engagierten. Who started to build a ministry. Die anfingen, einen Dienst aufzubauen. And they build it exactly how the system of this world builds it. Und die genauso bauten, wie es das System dieser Welt vorsieht. Not only did this ever make sense to me. Das erschien mir nicht nur unlogisch. But it made me sad because I knew it would be very bad. Sondern machte mich auch traurig, weil ich wusste, dass es nicht gut gehen würde. You know, they take leadership principles from the system of this world. Sie übernahmen die Führungsprinzipien aus dem System dieser Welt. So they teach the leaders how the world teaches their leaders. Sie lehrten die Leiter so, wie die Welt ihre leitenden Mitarbeiter lehrt. How does this make sense? Was macht das für einen Sinn? Do you know, when we started our first church, als wir unsere erste Gemeinde gründeten, here's what I said. Habe ich Folgendes gesagt. The treasurer who takes care of the church's finances, der Schatzmeister, der sich um die Finanzen der Gemeinde kümmert, I don't care if this is a clever financial person. Muss nicht unbedingt ein kluger Finanzfachmann sein. Those things you can learn. Diese Dinge kann man lernen. I needed to be a person of faith. Es muss eine Person des Glaubens sein. Do you know what? Und weißt du was? Regarding the church that we were leading, in Bezug auf die Gemeinde, die wir leiteten, I made decisions that made absolutely no sense in the natural. Traf ich Entscheidungen, die im Natürlichen absolut keinen Sinn machten. You know, I made very risky financial decisions. Ich habe äußerst riskante finanzielle Entscheidungen getroffen. Now, I understand. Ich weiß. That some church leaders did that too and it was all bad. Dass einige Gemeindeleiter das auch getan haben und alles ging schief. But that doesn't mean that everything else is bad. Aber das bedeutet nicht, dass alles andere auch schlecht war. You know, I made decisions that didn't seem wise because God very clearly told me. Ich habe auch Entscheidungen getroffen, die mir nicht klug erschienen. Jedoch hat es mir Gott ganz klar gesagt. You know, I remember many time ago we organized the biggest Bible week that ever happened in Austria. Ich erinnere mich, dass wir vor langer Zeit die größte Bibelwoche organisierten, die es je in Österreich gab. For one whole week we had 600 people stay together in a very nice expensive hotel. Eine ganze Woche lang haben wir 600 Leute in einem sehr schönen und teuren Hotel einquartiert. You know, children, everybody together. Kinder, alle zusammen. And we organized that. Wir haben das organisiert. But Austria is a very small country with very few Christians. Österreich ist ein sehr kleines Land mit sehr wenigen Christen. And I remember people told us, ah, you're gonna go into a problem, you're gonna have a financial problem because you've got to pay the hotel and people won't come. Die Leute sagten uns, ah, ihr werdet Probleme bekommen, ihr werdet finanzielle Probleme bekommen, weil ihr das Hotel bezahlen müsst und die Leute nicht kommen werden. In fact, we had more people wanting to come than we had room. Es kamen sogar mehr Leute, als wir Platz hatten. So look at this. Schau mal. I've always said, the one who takes care of the finances needs to be a person of faith. Ich habe immer gesagt, dass derjenige, der sich um die Finanzen kümmert, eine Person des Glaubens sein muss. Now, in the world, this is laughable. In der Welt ist das lächerlich. This is ridiculous. Das ist unlogisch. This doesn't make sense. Das macht keinen Sinn. No bank manager hires somebody in the bank that is not good with finances but has faith. Kein Bankmanager stellt jemanden ein, der sich nicht mit Finanzen auskennt, jedoch Glauben hat. So what Paul is saying, in this world you might be a nobody. Was Paulus also sagt ist, in dieser Welt bist du vielleicht ein Niemand. In this world you might be ridiculous. In dieser Welt könntest du lächerlich sein. But that's the one that God chooses. Doch genau das ist es, was Gott auswählt. Look how he continues. Schau, wie er fortfährt. So that he would shame the somebodies. Damit er die Bedeutenden beschämt. So that he would put to shame in verse 28. You know, he chooses the nobodies in this world so that he would shame the somebodies. In Vers 28, er erwählte sich die Unbedeutenden in dieser Welt, damit er die Bedeutenden beschämt. So why does God do that? Warum tut Gott das also? God doesn't want to shame anybody. Gott will niemanden beschämen. But remember the context. Aber erinnere dich an den Kontext. God wanted to show that the kingdom of God is totally different from the kingdom of this world. Gott möchte zeigen, dass das Reich Gottes etwas ganz anderes ist als das Reich dieser Welt. So you don't have to be qualified according to the world standard. Du musst also nicht nach dem weltlichen Standard qualifiziert sein. To this world standard, you can be ridiculous, you can be simple, you can be nothing. Nach diesem Weltstandard kannst du lächerlich sein, du kannst einfältig sein, du kannst ein Nichts sein. If you trust and surrender to the Lord, wenn du dem Herrn vertraust und dich ihm hingibst, then God will bring to shame the clever people through you. Dann wird Gott die klugen Leute durch dich beschämen. Look how he finishes this. Schau, wie er das abschließt. For he chose what is regarded as insignificant in order to supersede what is regarded as prominent. Denn er hat das, was als unbedeutend gilt, erwählt, um das, was als hervorragend gilt, zu verdrängen. Listen. Hör zu. The hierarchy doesn't exist in the church, it exists in this world. Die Hierarchie gibt es nicht in der Gemeinde, die gibt es in dieser Welt. And in this world, it's exactly the other way around. In dieser Welt ist es genau andersrum. The ones who supersede are the prominent, the educated, the clever ones. Diejenigen, die sich durchsetzen, sind die Prominenten, die Gebildeten und die Klugen. But look what the Bible says. Aber schau, was die Bibel sagt. The nobodies are going to supersede those that are prominent. Die Unbedeutenden werden die Bedeutenden verdrängen. This is such a beautiful statement. Das ist eine sehr schöne Aussage. So the kingdom of God, what you need is surrender and trust. Was du also für das Reich Gottes brauchst, ist Hingabe und Vertrauen. Once you have that, you're already qualified. Wenn du das hast, bist du bereits qualifiziert. You're qualified to do anything that God wants you to do. Du bist qualifiziert, alles zu tun, was Gott von dir will. And then you will be greater than what is considered great in this world. Und dann wirst du größer sein als das, was in dieser Welt als groß gilt. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.